ja nicht zum Aushalten. Hey, Willi, träum gefälligst leise. Du bist nicht allein. Klößchen! Was? Was, Zarzer? Wo sind die Kannibalen? Einer liegt unter deinem Bett und fletscht die Zähne. Mann, Willi, mit 13 Jahren hat er noch nicht so kindische Träume. Von Kannibalen. Sogar im Traum dreht sich bei dir alles ums Futtern. Du standst wohl schon wieder auf der Speisekarte, wie? Junge, da bin ich aber knapp entkommen. Hätte ich weiter geträumt, wäre ich wohl erwischt worden. Der Kessel war schon angeheizt. So ein dicker Häuptling wollte mich als Bouillon mit Einlage. Na, da wäre ja der ganze Stamm satt geworden. Du hast vielleicht gestöhnt. Ja, das kommt davon, wenn man sich den Magen mit Schokolade verkorkst. Nur kein Neid. Mach's Licht aus. Ich will schlafen zu meinen Kannibalen zurück. Die sind erfreulicher als du. Du hast trotzdem zu viel Schokolade gegessen. Jeder Mensch, so hat Dr. Meinert neulich gesagt, müsse mal an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit herangeführt werden. Und ich, zum Teufel, zum Kuckuck, verdammt nochmal. Ich wollte wissen, wie viel Schokolade ich essen kann. Gute Nacht. Gute Nacht. Was war das? Was ist denn nun schon wieder? Sieht aus, als wäre ein Stern geplatzt. Ach, du spinnst wohl, denn ich sehe nichts. War wohl eine Sternschnuppe. Komisch. Es sah aus, als wäre eine Granate am Himmel explodiert. Träume du von explodierenden Sternen, aber lass mich mit meinen Kannibalen in Ruhe. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh Mann, Willi. Klößchen. Als Tarzan, Willi und Karl am nächsten Morgen auf dem Wege zu ihrem Klassenzimmer waren, gesellte sich Gabi zu ihnen. Die Pfote, wie sie auch genannt wurde, weil sie Hunde liebte und sich von jedem Hund die Pfote geben ließ, war nach Meinung der meisten Jungen eindeutig das hübscheste Mädchen der Schule. Morgen allerseits! Morgen! Habt ihr schon von dem Unglück gehört? Nächste Woche soll es regnen. Es ist doch tragisch und nichts für Kindsköpfe. Ein Flugzeug ist abgestürzt. Abgestürzt wo? Über dem Säuner Moor letzte Nacht. Donnerwetter, dann war das meine Sternschnuppe. Was bitte? Na, ich hab den Absturz gesehen, zufällig. Echt? Warst du unterwegs, oder? Vom Fenster aus hab ich's gesehen. Die Maschine sei explodiert, heißt es. Ja, und wie? Für eine Sekunde etwa war es eine riesige Feuerkugel. Oh. Hast du die Nachricht im Radio gehört? Nee, von meinem Papi. Er wurde gleich benachrichtigt, ist doch klar. Wie viele Tote waren es denn? Ja, nur einer, aber vermutlich. Denn gefunden hat man seine, naja, so Überreste noch nicht. Nur einer? Wieso das denn? War die Maschine denn leer? Ja, und außerdem war es nur ein kleines Flugzeug, eine Mystère 20, oder wie die heißt, ich weiß es nicht genau. Das ist eine französische Maschine, zweistrahlig, für 10 Personen, kostet etwa 1 Million Dollar. Jedenfalls steht es so in meinem alten technischen Jahrbuch. Unter den Privatflugzeugen ist sie, ja, so ziemlich das teuerste. Das kann ich mir aber denken. Es gehörte nämlich dem Scheich Abu Yassir Kalun. Soll einer der reichsten Männer der Welt sein, stellt euch mal vor. Diese Mystère war auf dem Weg nach Paris. Nur der Pilot befand sich an Bord, ein Engländer. Harry Smith heißt er. Die Maschine ist irgendwo auf arabischem Boden gestartet. Politische Feinde vom Scheich hätten eine Bombe an Bord geschmuggelt, sagt mein Papi. Oh wei. Naja, und hier, 10 Kilometer von der Stadt entfernt, ist es passiert. Stellt euch vor, sie wäre über der Schule abgestürzt und wir hätten das Ding auf die Rübe gekriegt. Das ist ein besonderes Unglück. In der Maschine befand sich nämlich ein Schatz. Goldbarren, Edelsteine, Diamanten. Alles zusammen im Wert von 15 Millionen Mark. Toll, was? Wahnsinn. Und diese Pracht liegt jetzt im Zollner Moor? Und da wird sie auch bleiben. Oder wie will man in der Wildnis einen einzelnen Edelstein finden? Die Juwelen sind doch in alle Winde zerstreut. Eben nicht. Wieso? Alles ist in einer Stahlkiste, in einer Art Tresor. Feuerfest und einbruchsicher. Die Kiste liegt mitten im Moor und daraus, meint mein Papi, scheint sich eine Riesenkatastrophe zu entwickeln. Vom Transport der Schatzkiste stand etwas in der Zeitung. Klar, Mann, habe ich gesehen. Der Schatz der Scheiß, lautete die Überschrift. Der Absturz wurde vom Kontrollturm des Flughafens beobachtet. Außerdem bestand Funkverbindung mit dem Piloten. In der Stadt ist natürlich bekannt, was los ist. Und jetzt ziehen Schatzsucher aller Art ins Moor. Ich werd verrückt. Sowas kann Ausmaße annehmen. Wie damals der Goldrausch im Wilden Westen. Da haben wir gerade noch gefehlt. Du sagst es. Also ich jedenfalls will das alles mal aus der Nähe sehen. Nicht wegen der Schatzkiste. Aber die Typen, die da rumsuchen, die interessieren mich. Also, wer kommt mit nach der Schule? Ja, ich, ja. Eigentlich wollte ich noch zum Friseur. Aber das kann ja warten. Oskar bringe ich natürlich mit. Und ich nehme mein Fernglas mit. Vielleicht sehen wir dann mehr. Falls ich die Schatzkiste finde, beteilige ich euch am Finderlohn. Oh, großartig. Außerdem veranstalte ich ein Wettessen. Und freiwillig setze ich meinen Titel als Champion der Schokoladenesser aufs Spiel. Wir müssen uns beeilen. Es läutet. Gleich nach der Schule fuhren Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi, ihren Hund Oskar dabei hatte, ins Säuner Moor hinaus. Am Rande des Moores ließen sie ihre Fahrräder zurück. Soll das ein Moor sein? Dagegen ist ja der Amazonas ein Feriengebiet. Gibt es hier eigentlich Schlangen? Nur Kreuzottern, Willi. Nur? Dann bin ich ja beruhigt. Vor Blindschleichen hätte ich Angst. Wohin führst du uns eigentlich, Tarzan? Zum leeren Grab. Das liegt etwas erhöht. Von dort aus haben wir einen tollen Rundblick übers Moor. Über einen Teil jedenfalls. Ja, da bin ich noch nie gewesen. Aber ich habe schon davon gehört. Ist das leere Grab eigentlich wirklich leer, Karl? Ja, Gabi, es ist nur eine Anhäufung von Felsgestein. Einer dieser Felsen ist ausgehöhlt und sieht aus wie ein Trog oder auch eine Badewanne. Und vor 30 Jahren hat man darin tatsächlich einmal die Leiche eines Wilderers gefunden. Seitdem nennt man den Hügel das leere Grab. Wie schauerlich. Vielleicht ist die Schatzkiste ja ins leere Grab gefallen. Da müsste sie erst durch die Steine schlagen. Die liegen nämlich immer noch drauf, wie eine Grabplatte. Diese verdammten Mücken, immer auf die kleinen Dicken. Da ist der Hügel. Und das ist das leere Grab. Das sieht ja aus wie ein Sarkophag, ein Steinsarg. Naja, das ist es ja auch. Ich find's toll hier. Wir haben den Kaugummi. Immer, Karl. Ja, ja, danke. Man könnte glauben, hier spukt's wirklich. Danke, Karl. Wieso? Naja, vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber ich möchte fast wetten. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, liegen die drei Steinplatten anders. Einbildung, Gespenster gibt's nicht. Wie oft bist du denn hier? Naja, so oft nun auch wieder nicht. Wahrscheinlich täusche ich mich. Wo ist denn Oskar? Um Himmels Willen, wenn der wildert. Ach, da ist er doch. Wo? Da drüben. Er läuft auf die Baumgruppe zu. Bleibt hier, den Strauch habe ich gleich. Tarzan rannte wie von der Sehne geschnellt hinter Oskar her. Nach einigen Minuten kehrte er mit dem Hund auf dem Arm zu Klößchen, Karl und Gabi zurück. Er hatte Aufregendes zu berichten. So, da wären wir wieder. Oskar, wie konntest du nur weglaufen? Er ist nur seiner Nase gefolgt und die ist ausgezeichnet. Was glaubt ihr, was Oskar entdeckt hat? Den Schatz? Nein. Ein Kilo Schokolade? Keine Ahnung, Tarzan. Sag schon. Ja, bitte. Ein Reh. Ein Reh? Ein Reh? Wieso denn ein Reh? Was ist denn so besonders? Na, das Reh hing im Baum. Es war tot. Oh. Mit einem Strick waren seine Hinterläufe zusammengebunden. Du meinst, ein Wilderer hat das Reh geschossen und dort zurückgelassen? Genau, Karl. Davon bin ich überzeugt. Der Wilderer wurde gestört und hatte keine Zeit, die Beute wegzubringen. Also hat er sie in den Baum gehängt, um sie vor Füchsen und wilden Hunden zu schützen. Achtung, da kommt ein Jäger. Da ist ja der Köter. Oskar, komm auf den Arm, schnell. So ist gut. Ja, braver Hund. Meinen Sie unseren Oskar? Wen denn sonst? Oder siehst du noch einen Hund? Lass ihn herunter, er wird erschossen. Seit Wochen wildert der Köter in meinem Bezirk. Oskar ist zum ersten Mal hier. Der tut niemandem was. Wenn er eine streitlustige Maus sieht, zieht er sofort einen Schwanz ein. Lüge nicht, verdammter Bengel. Ich erkenne ihn wieder. Oskar hat nicht gewildert, Herr Oberforstpräsident. Werde nicht noch frech, du Lümmel. Für dich bin ich Herr Gröbel. Sie glauben doch nicht im Ernst, Herr Gröbel, dass Sie meinen Hund erschießen können. Wegen nichts, wegen eines Irrtums. Wenn Sie auf Oskar anlegen, stelle ich mich davor und dann müssen Sie auch mich erschießen. Ach, keine Sorge, Gabi. Herr Gröbel wird auf nichts und auf niemanden schießen. Ach, nein? Wenn Sie das Gewehr heben, würde ich mich bedroht fühlen. Und ich bin der beste Judokämpfer meines Jahrgangs. Es ginge schlecht aus für Sie. Und dafür, dass es notwendig ist, hätte ich drei Zeugen. Ich kriege euch noch. Und euren verdammten Köter auch. Dieser gemeine Kerl. Beruhig dich, Gabi. Er wird Oskar nichts tun. Der sollte sich lieber um den Wilderer kümmern. Vor allen Dingen, weil jetzt schon Zeit für Rehe ist. Rehe und Rehkitze dürfen von Februar bis einschließlich August nicht gejagt werden. Böcke haben Schonzeit von Mitte Oktober bis Mitte Mai. Ich weiß die Schonzeiten auch von Hasen, Dachsen, Rebhühnern, Fasanen, Ringeltauben, Waldschnepfen. Karl, jetzt nicht. Wir alle wissen, wie vorzüglich dein Computergehirn funktioniert. Aber wir haben ein anderes Problem. Fällt dir dazu nichts ein? Ein Problem? Was für ein Problem denn? Klar, oder willst du nichts gegen den Wilddieb tun? Natürlich werden wir etwas tun. Wir verstecken uns und beobachten, wer das Reh vom Baum schneidet. Dann melden wir es der Polizei. Allerdings darf Gabi nicht mit. Wilddiebe sind bewaffnet. Es ist daher zu gefährlich für sie. Ich käme aber gerne mit. Zu gefährlich. Bitte sei vernünftig. Ach, Vernunft ist so langweilig. Na gut, dann bleibst du eben unvernünftigerweise zu Hause. Schon wenig später näherte sich ihnen eine andere Gestalt. Ein fast 2 Meter großer, spindeldürrer Mann in einem viel zu kurzen Regenmantel, zerrissenen Hosen, einem schmutzigen Smokinghemd und einem riesigen Hut. Seht euch den an. Der sieht ja aus wie eine Vogelscheuche, die lebendig geworden ist. Ist das nicht Max Stuller, der stadtbekannte Penner? Klar, wer denn sonst? Wieso schwingt denn der einen Knüppel? Der will uns doch nicht verkloppen. Schert euch weg! Schert euch weg! Weg hier, das ist mein Bezirk. Was ist los? Haut ab! Ihr habt hier nichts zu suchen. Das ist mein Bezirk. Ist sowieso schon der schlechteste Bezirk. Ist viel zu weit weg. Ich verstehe kein Wort. Im Übrigen bleiben wir so lange hier, wie wir wollen. Das Säunermoor ist für jeden zugänglich. Und Ihr Bezirk ist das hier schon gar nicht, Stuller. Jetzt nicht mehr. Das Moor ist aufgeteilt. Wie bitte? Aufgeteilt? Das Moor ist aufgeteilt. Wegen des Flugzeugs. Ich meine, wegen des Schatzes. Überall kann die Kiste liegen. Gefunden hat sie niemand. Auch den Piloten hat man auch nicht gefunden. Mit den anderen habe ich mich geeinigt. Hier darf ich suchen und sonst niemand. Ach du meine Güte, so ein Blödsinn. Niemand nimmt dir etwas weg. Ja, das sagt ihr nur so. Ihr seid ja auch scharf auf den Schatz. So wie alle anderen. Wisst ihr, wie viele danach suchen? Bestimmt mehr als 1000 Menschen. Das sind wir doch gar nicht. Und wenn wir es wären, können Sie uns auch nicht daran hindern. Wir blieben trotzdem, solange wir wollen. Hallo, wie ist eigentlich die Luft da oben? Hier unten ist die voller Mücken. Willi, lass das. Komm, wir gehen. Ja, ja, geht nur. Und lasst euch hier nicht wieder blicken. Das ist mein Bezirk. Dummer Spinner. Mann, habe ich einen Durst. Wollen wir nicht zur Höllenmühle und eine Limonade trinken? Einfach gute Idee. Klärchen. Komm. Als die 4 Freunde sich in den schattigen Biergarten der Höllenmühle setzten, war nur noch ein anderer Gast da. Ein derb aussehender Mann in Gummistiefeln und grünem Overall. Neben sich hatte er einen offenen Rucksack, der mit Pflanzen vollgestopft war. Die 4 Freunde kannten die Serviererin, denn Lisa Moll hatte früher die gleiche Schule besucht wie sie. Bitte sehr, Herr Funk. Ihr Bier. Danke, mein Schatz. Lisa? Ich komme ja schon, Tarzan. Grüß euch. Ein widerlicher Kerl, dieser Funke. Jedes Mal belästigt er mich. Er kommt jeden Tag, sammelt Kräuter im Moor. Tritt ihn noch vor Schienbein, wenn er frech wird. Na, dann bin ich meinen Job los. Nun, was kann ich den verehrten Herrschaften bringen? Champagner für mich, aber mindestens eine Kiste. Die anderen trinken Wasser. In Ordnung. Also, 4 Cola, stimmt? Genau. Kommt sofort. Von der Absturzstelle haben wir ja nur nichts gesehen. Aber falls ich mich richtig erinnere, kamen wir deshalb hierher. Wir haben uns vertan, Karl. Die Absturzstelle ist viel zu weit vom ihren Grab entfernt. Hm, vielleicht, aber der Pilot muss sich dort gelandet sein, wo das Flugzeug abgestürzt ist. Mit dem Fallschirm, meine ich. Und die Kiste kann kilometerweit von dem Wrack entfernt sein. Das ist oft so bei Flugzeugabstürzen. Die Absturzstelle haben wir nicht gesehen. Den Schatz haben wir nicht gefunden. Aber ich habe wenigstens 4 Mückenstiche abgekriegt. War doch ein schöner Ausflug, was? Nach Einbruch der Dunkelheit zogen Tarzan, Klößchen und Karl erneut ins Moor. Sie wollten den Wilddieb ausfindig machen, der das tote Reh in den Baum gehängt hatte. Psst! Aber jetzt wird noch geflüstert. ist weg. Ich habe mich an Dorn gerissen. Seht euch die vielen Glühwürmchen an. Das sind aber komische Glühwürmchen. Eben, menschliche. Und was da leuchtet, sind nicht die Lichter ihres Verstandes, sondern Taschenlampen. Arme Irre. Ob Stuller noch da ist? Vielleicht zeltet ihr. Unter einer Zeitung. Hey, wir sind da. Dies ist die Baumgruppe. Hinter diesem umgestürzten Baum können wir uns verstecken. Psst, da kommt wer. Leise, nicht bewegen. Er hat ein Gewehr. Der Jagdaufseher Gröbel. Ach, der schon wieder. Der wartet auch auf den Wilderer. Verdammt. Hoffentlich gibt es keine Schießerei. Leise. Da kommt noch jemand. Tatsächlich. Fliegst es so dunkel, man erkennt nichts. Halt! Stehen bleiben oder ich schieße! Hände hoch! Verdammter Wilddieb! Stehen bleiben! Stehen bleiben, verdammter Verbrecher! Die sind weg, Gott sei Dank. Gröbel rennt und rennt. Woher weiß der eigentlich, dass er auf der richtigen Fährte ist? Sicherlich hat er die Nase eines Jagdhundes, aber nicht die Hand eines Meisterschützen. Und jetzt? Jetzt ist leider alles gelaufen. Gröbel hat den Wilddieb verscheucht und wir können nach Hause gehen. Der Kerl hatte ein geschwärztes Gesicht. Ich habe es genau gesehen, als Gröbel ihn mit der Taschenlampe angeleuchtet hat. Unheimlich. Habt ihr ihn erkannt? Nee, leider nicht. Wir hauen ab, bevor die Polizei kommt. Der Schuss war bestimmt bis zum Gasthaus zu hören. Komm, Tempo! Gröbel mit deinem Tempo. Au! Oh. Oh. Klößchen, was ist? Bin gestürzt. Du steh schon auf. Claudia, denkst du, ich will hier übernachten? Glück im Unglück habe ich schon. Ich glaube, ich habe 5 Mark gefunden. 5 Mark? Du spinnst ja. Nee, keine 5 Mark. Das ist eine Plakette. Mit noch allerhand dran. Nachher bei Licht werde ich sie mir ansehen. Das können wir auch gleich tun. Ich leuchte mal. Wo hast du das Ding? Hier. Eine Silbermünze. Größer als ein 5-Mark-Stück. Ein Kettchen mit einer Schlinge ist dran. Und 2 Sicherheitsschlüssel. Gib mal her. Jemand hat seinen Schlüsselanhänger verloren. 5 Mark wären mir lieber gewesen. Mensch, Willi, du Glückspilz. Das ist vielleicht ein Ding. Was? Na, du hast das Rätsel gelöst. Ach, und der Einzige, der nichts davon weiß, bin ich. Ja, weißt du denn nicht, wem das gehört? Funke, dem Kräutersammler. An seinem Gürtel habe ich es gesehen. Heute Nachmittag in der Höllenmühle. Na und? Ja, begreifst du nicht? Er ist der Wilddieb. Der Wilddieb? Wieso? Ist doch klar. Heute habe ich das Ding bei ihm gesehen. Verloren hat es gerade eben, als Gröbel ihn mit der Flinte verfolgt hat. Ja. Funke ist der Mann mit dem geschwärzten Gesicht. Funke ist der Wilddieb. Nur er kann die Silbermünze verloren haben. Auch am nächsten Tag zog die TKKG-Bande in das Säuner Moor. Dort ging es mittlerweile zu wie auf einem Volksfest. Die halbe Stadt schien unterwegs zu sein. Aber die meisten Menschen kamen gerade bis zum ersten Ausflugslokal. Wo aber die Natur begann und man laufen musste, herrschte Stille. Der Stadtsprecher Stuller ist noch nicht da. Und das leere Grab sieht auch aus wie gestern. Ist das eine Hitze, dass ihr das aushalten könnt? Du meine Güte, ihr ahnt ja nicht, wie viel Limonade ich nachher trinken werde. Eiskalt, das heißt, wieso nachher? Und gehen wir nicht gleich in die Höllenmühle? Hier geblieben, Oskar, sonst gibt es wieder Ärger. Wir sehen jetzt nach dem Reh. Meinst du, es ist noch da, Tarzan? Natürlich nicht, Karl. Das haben Gröbel und die Polizisten mitgenommen. Aber eine Tatortbesichtigung kann nie schaden. Nochmal laufen, immer laufen. Ist doch gut, Klößchen. Da kriegt man wenigstens ein bisschen Durst. Du glaubst nicht, wie du dich dann auf die Limonade heute Abend freust und außerdem... Heute Abend? Sagtest du heute Abend? Spätestens 1 Stunde trinke ich ein Fass aus, sonst verschmachte ich. Er verschmachtet. Bei mir heißt es immer noch schmausen, spachteln, fessbaren, schnabulieren, mampfen, futtern oder schlicht fressen. Und das bringst du ohne eine Sekunde nachzudenken? Also ich wette, du kennst für kein anderes Wort so viele ähnliche Wörter wie für Essen. Wette gewonnen, Tarzan. Das arme Reh hätte sicher gerne noch gelebt. Oskar, was hast du denn? Was ist denn los mit ihm? Lass den Maulwurf, Oskar. Sei ein braver Hund. Maulwurf? Das sieht viel mehr aus, als hätte jemand seine Betttücher vergraben. Oskar, hol's raus. Los doch. Fallschirm. Ich werde verrückt. Oh, was denn, was denn? Ein Fallschirm? Das gibt's doch nicht. Tatsächlich, ein Fallschirm. Sag ich doch. Ein Fallschirm wie ein Flieger benutzen? Nein, diese Sorte wird nur von Tiefseetauchern benutzt. Hm? Ach so, ja, ja, schon gut. Fühlt sich wie Seide an. Mhm. Fallschirmseide, der ist nagelneu. Seide, sagst du? Eigentlich recht hübsch. Daraus könnte man ein Kleid... Ach, immer diese Mädchen mit... Ach, davon habt ihr sowieso keine Ahnung. Wartet mal. Ein Flugzeug ist abgestürzt. Die Leiche des Piloten wurde bis jetzt noch nicht gefunden. Und hier liegt ein versteckter neuer Fallschirm. Also, ich meine, da sollte man einen Zusammenhang sehen. Wieso? Du bist doch die ganze Zeit davon ausgegangen, dass der Pilot abgesprungen ist. Klar, der Pilot ist ja auch abgesprungen. Aber weshalb hat er den Fallschirm vergraben? Weshalb verbirgt er sich selbst? Oder hat ein anderer den Fallschirm versteckt und die sterblichen Reste von Smith? Um Himmels Willen! Du meinst, Smith wurde nach der Landung umgebracht? Ja, kann doch sein. Und der Täter hat dann alles Verräterische beseitigt? Mhm. Aber wer denn bloß? Etwa Funke, der Wilddieb? Vielleicht. Weshalb? Vielleicht hatte der Pilot den Schatz in der Hosentasche. Natürlich! Scherz beiseite. Das ist es! Mit dem Schatz hängt es zusammen. Und wo ist Smith? Keine Ahnung. Achtung, Funke kommt. Funke, wo? Wo denn? Da! Und so. Los, duckt euch! Es ist besser, wenn er sich sieht. Jetzt einmal den Fallschirm verbuddeln. Helf mir doch. Okay, Funke geht zum leeren Grab. Vielleicht kommt er danach hierher. Los, Willi, du könntest auch was tun. Wozu? Ich wäre euch bloß im Weg. Außerdem habt ihr den Fallschirm ja schon verscharrt. Den Täter treibt es zum Tatort zurück. Funke ist am leeren Grab. Er hat sich hingesetzt. Gib mir mal das Fernglas, Karl. Hier. Danke. Für das Reh interessiert sich Funke bestimmt nicht mehr. Das ist weg. Er will was anderes. Aber was? Lass mich nachdenken. Natürlich, den Schlüsselanhänger. Glaube ich nicht. Hey, er hebt die Steinplatten am leeren Grab hoch. Was soll das denn? Er sieht ins Grab. Mensch, da stimmt doch was nicht. Dem fallen ja gleich die Augen aus dem Kopf. Wonach sucht ihr denn da im leeren Grab? Moment mal, mir geht ein Licht auf. Leute, sind wir doof. Keinen Moment haben wir uns gefragt, womit er das Reh erschossen hat. Oh. Mit einem Gewehr natürlich. Ja. Aber das kann er nicht immer mit sich rumschleppen. Natürlich nicht. Wenn ein Wilderer mit geschultertem Gewehr im Revier herumlaufen würde, hätte der Jagdaufseher Gröbel ihm sofort am Wickel. Eben. Stimmt. Was tut Stimmt. also der schlaue Wilddieb? Er lässt seine Knarre im Wald. Wasserdicht verpackt, könnte sie im leeren Grab sogar überwintern. Donnerwetter. Toll, ist ja klar. Fantastisch, Tarzan. Und jetzt hat er sich überzeugt, ob sein Gewehr noch im Versteck ist. Aber irgendetwas muss ihn beunruhigen. Er hat so ein komisches Gesicht gezogen. Durchs Fernglas habe ich es genau gesehen. Und was macht er jetzt? Schüttet er nicht seinen Rucksack aus? Ja. Und er holt einen Metallkasten aus dem leeren Grab. Er steckt ihn in den Rucksack und stopft noch einige Pflanzen dazu. Der hat wohl einen ganzen Waffenschrank im Grab. Das war kein Waffenbehälter. Das war der Schatz. Guter Witz. Kein Witz, Willi. Es ist die Schatzkiste. So ein kleiner Tresor, sicherlich aus Stahl. Ich glaube, es stimmt. Seht doch mal, wie Funke jetzt rennt. Wer es so eilig hat, nach Hause zu kommen, der will was in Sicherheit bringen. Uff, momentan fehlt mir der Durchblick. Was war denn nun im Grab? Nur der Schatz oder Gewehr und Schatz? Wer hat den Schatz dort versteckt? Ja, Funke bestimmt nicht. Dazu war er zu überrascht. Nur der Pilot Harry Smith kann den Schatz in das Grab gelegt haben. Und warum? Tja, warum? Warum wollte oder konnte er die Schatzkiste nicht mitnehmen? Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi gingen zum leeren Grab, schoben die Steinplatten zur Seite und blickten in die Höhlung. Klößchen, hilf doch mal. Ach, da ist ja das Gewehr. Mit Schalldämpfer und Scheinwerfer. Damit blendet ihr das Wild. Ist unweitmännisch, aber das passt zu dem Kerl. Richtigen Durchblick habe ich immer noch nicht. Funke hat den Schatz also zufällig gefunden. Aber wie sind Gewehr und Schatz zusammengekommen? Na, zwei hatten die gleiche Idee. Das leere Grab als Versteck zu benutzen. Der eine war Funke, der andere der Pilot Harry Smith. Mit dem Fallschirm kam er runter. Er wollte und er konnte den Schatz nicht bei sich behalten. Deshalb hat er ihn ebenso wie den Fallschirm versteckt. Und wieso hat er das Gewehr nicht bemerkt? Na, es war doch Nacht und dunkel. Der Pilot konnte das Gewehr gar nicht sehen. Schön und gut, aber leider enthält die Geschichte einen Denkfehler. Wieso? Du sagst selbst, das Flugzeug sei am Himmel explodiert. Mhm. Wenn es eine Maschine so zerreißt, kann der Pilot den Fallschirm bestimmt nicht mehr anlegen. Und nach einem Tresor greift er in solcher Situation auch nicht. Ja. Karl, das ist es. Es wird immer toller. Natürlich. Wir kommen der Lösung nun endlich näher. Die Maschine ist explodiert. Aber der Pilot wusste wann. Ja, wusste wann? Hör ich richtig? Ja, er stieg rechtzeitig vorher aus. Deshalb ist er hier beim Grab gelandet. Und die Maschine ist dort hinten beim Wald explodiert. Vielleicht hat er seine eigene Bombe gezündet. Eine Bombe mit Zeitzünder. Oh, das hört sich aber gut an. Nun denken wir mal weiter. Also, Smith und der Tresor sind für den Fallschirm zu schwer. Die Fallgeschwindigkeit erhöht sich und runter kommt er zwar, aber viel zu schnell. Er bricht sich ein Bein. Au! Und deshalb kann er nicht weg von hier. Er muss den Schatz verstecken. Genau, Klößchen. Und sich selbst auch. Ja, und wie es der Zufall so will, taucht der Wilderer Funk in dem Spiel auf. Er entdeckt den Schatz und nimmt ihn mit nach Haus. Besser kann es kein Polizist zusammenreiben, Tarzan. Du hast es messerscharf kombiniert. Ach, halb so schlimm. Ihr werdet auch drauf gekommen. Ich habe es nur als Erster ausgesprochen. Mhm. Und was machen wir jetzt? Wir haben doch alle Trümpfe in der Hand. Wir werden Funke überführen. Mhm. Und vor allem, wir holen uns den Schatz. Denn wir können in Funkes Haus wie und wann wir wollen. Wir haben ja seinen Schlüssel. Und dann kriegen wir den Finderlohn. Was hatte ich doch gleich ausgerechnet? 750.000 Mark. Aber es geht durch vier. Es lohnt sich immer noch. Für Oscar beanspruche ich lediglich einen neuen Knochen aus Büffelleder. Ansonsten ist er bei mir beteiligt. Als die TKKG-Bande beschloss, nunmehr nach Haus zu fahren, traf plötzlich ein greller Lichtstrahl Tarzans Augen. Das Blitzen kam vom Waldrand her. Hey, wartet mal. Da ist was. Gib mir mal das Fernglas, Karl. Gern, bitte. Was ist denn da? Ich hab da was beobachtet. Am Waldrand. Ah, da steht ein Mann. Ja? Die Schulter hat er gegen einen Baum gestemmt. Und der hat auch ein Fernglas. So ein sehr großes. Ein Feldstecher. Ja, genau. Aber der Mann trägt sportliche Kleider. Hat eine Pilotenjacke an. Er blickt genau zu uns rüber. Harry Smith, der Pilot, das kann nur Harry Smith sein. Ja, jetzt lässt er das Glas sinken. Er geht weg. Na, der humpelt ja. Ich habe richtig getippt, er ist verletzt. Da kann ich richtig laufen. Teufel hoch drei, er hat uns gesehen. Ja, aber ob er auch Funke gesehen hat? Wenn ja, dann weiß er, dass wir die Zusammenhänge durchschaut haben. Mann, wer ein Flugzeug zerstört, um mit dem Schatz vom Scheich abzuhauen, der hat es faustdick hinter den Ohren. Also trotzdem... Ja, trotzdem? Trotzdem stimmt alles, was wir uns überlegt haben. Es kann gar nicht anders sein. Naja, richtig wohl fühle ich mich erst, wenn die Sache glasklar ist. So klar wie Kloßbrühe. Ja, ich mach's. Oh Gott, was denn nun schon wieder? Ey, ich überzeug mich, ob es Smith ist. Dann geht ihr schon nach Haus. Ich hol ihn ein. Er kann ja nicht schnell laufen. Nach Haus kommt nicht in Frage. Wir gehen in die Höllenmühle. Dort können wir uns dann später treffen. Einverstanden? Okay, bis später dann. Als Tarzan nach einiger Zeit in die Höllenmühle kam, hatten Karl, Klößchen und Gabi sich schon reichlich mit Limonade versorgt. Gespannt warteten sie auf seinen Bericht. Endlich, da kommt Tarzan ja. Hey, hier sind wir. Ja, ich habe euch schon gesehen. Hey, wer gibt mir einen Schluck Limo ab? Meine kommt doch erst. Du, Klößchen? Ja, herzlich gern, Tarzan, aber... Klößchen hat wahrscheinlich wieder gerade einen lebensgefährlichen Durstanfall. Bevor wir ihn in Lebensgefahr bringen, nimm lieber meine Limo. Ich habe sowieso keinen Durst. Oh, danke. Das ist leicht verzichten, wenn man außer Gefahr ist. Ha! Was war denn nun mit Smith, Tarzan? Ich hatte ihn bald eingeholt. Aber damit hat er wohl nicht gerechnet. Er war mit Stuller zusammen. Smith und der Penner, wie passt sowas? Naja, eigentlich ganz einfach. Überleg doch mal. Smith ist verletzt. Er kann sich nicht selbst versorgen. Also verschafft er sich einen Helfer. Und das ist Stuller. Aha, von daher stinkt's. Deshalb schwatzt er sowas von seinem Bezirk, in dem wir nichts zu suchen haben. Mhm. Er wollte nicht, dass wir Harry Smith finden. Ja, so muss es sein, Karl. Und da Smith die Schatztruhe in das leere Grab gelegt hat, treibt er sich ständig da in der Nähe rum, um sein Versteck zu überwachen. Das hat ihm aber nicht viel genützt. Hm. Er musste zusehen, wie Funke mit der Beute abhaut. Ein starkes Stück. Er muss ganz schön sauer gewesen sein. Hm. Jetzt gibt's nur noch eins. Wir müssen zu Funke und den Schatz sicherstellen. Ich werde bei ihm einsteigen. Lisa hat uns doch seine Adresse gegeben. Er wohnt in der Bricheisenstraße. Da lebt er mit seiner rothaarigen Freundin. Na, dann nicht sie hin. Tarzan schloss die Haustür des verfallenen Schuppens auf, in dem Funke mit seiner Freundin hauste. Er beschloss, im Schlafzimmer mit der Suche nach dem Tresor zu beginnen. Doch kaum war er dort, als er verdächtige Geräusche hörte. Mist! Jemand hat die Scheibe eingeschlagen. Karl und die anderen waren es bestimmt nicht. Vielleicht Einbrecher. Ich werd verrückt. Das ist doch Stulla. Schnell unters Bett. Wir können in Ruhe suchen. Funke und Olga Kretschmer sind ausgegangen. Vielleicht frieren sie. Wir müssen überlegen, wo der Safe verborgen sein kann. Ich klopfe mal den Fußboden ab. Nehmen wir uns erst einmal die Schränke im Wohnzimmer vor. Ich mache Licht, das ist doch egal. Um diese Zeit kommt Funke mit seinem Mieze bestimmt nicht zurück. Hey, jemand hat gepfiffen. Ja und? Damit haben wir nichts zu tun. Hände hoch, keine Bewegung. Weg mit dem Knüppel, Stulla, oder ich leg dich um. Eine falsche Bewegung. Du hast eine blaue Bohne zwischen den Rippen. Funke, Mann. Sieh einer an, Max Stulla. Und mit wem habe ich sonst noch die Ehre? Moment mal, das Foto war doch in der Zeitung. Klar, Harry Smith, der Pilot. Jetzt ist wohl alles klar, begreifst du, Olga? Totschießen kannst du sie nicht. Aber die sollen sich nicht einbilden, dass du... Halt den Mund. Die können selber sagen, was sie wollen. Also? Leg erst die Pistole weg. Wir können uns einigen. Wir sitzen am selben Boot. Zunächst setzt ihr euch beide auf die Couch. Los, los, schnell. Gut so. Ja, that's right. Ich bin Harry Smith. Ich spiele mit offenen Karten. Ich will dir sogar sagen, wie alles gekommen ist. Dämmer mal zu, da bin ich aber gespannt. Ich habe die Maschine mit einer Zeitbombe zerstört. Vorher bin ich mit dem Fallschirm abgesprungen, aber ich habe mich geirrt. Mit dem Tresor im Arm fiel ich zu schnell. Da habe ich mir den Fuß verstaucht, vielleicht sogar gebrochen. Aha, sowas dachte ich mir schon. Eigentlich wollte ich einen Wagen stehlen und wenigstens 100 Kilometer weit wegfahren, aber das konnte ich nicht, weil ich kaum auftreten konnte. Da habe ich den Tresor im leeren Grab versteckt. Weiß ich. Dort habe ich ihn ja gefunden. Ich schleppte mich zum Vault. Ich wollte einige Tage abwarten und dann stand Max plötzlich vor mir. Er hätte mich der Polizei ausliefern können, aber das hat er nicht getan. Er hat mir geholfen. Und dafür danke ich ihm und deshalb werde ich ihn an dem Schatz des Scheiß beteiligen. So, so. Du meinst also, wir sollten ihn unter uns aufteilen? Ja, klar. Etwas anderes bleibt dir doch gar nicht übrig. Wir wissen zu viel von dir. Zum Beispiel, dass du ein Wilderer bist. Was? Ist das wahr? Ich weiß sogar, an wen du das Wildbret lieferst. Du verkaufst alles an Kneipner, den Wirt der Höllenmühle. Verrate mir nur mal eins. Bei Kneipner waren doch schon Hausdurchsuchungen. Gefunden wurde aber nie etwas. Wieso eigentlich? Ja, ganz einfach. Hinter dem Heizungskeller ist ein Geheimraum. Nicht sehr groß, aber groß genug für zwei Tiefkühltruhen. Wir sitzen alle in einem Boot. Jeder kann den anderen hochgehen lassen. Also teilen wir. Einverstanden? Einverstanden. Ich hol den Tresor aus dem Garten. Du kannst ihn dann öffnen. Ich bin gespannt auf den Schatz. Ich kann ihn nicht öffnen. Wie bitte? Der Scheich nimmt immer nur das Beste. Der Tresor ist einer der sichersten der Welt. Es wird schwer werden, an den Schatz heranzukommen. Verdammt, wie kriegen wir die Konserve denn nun auf? Mit Sprengstoff? Na, auf keinen Fall. Damit würden wir den Inhalt vernichten. Teske! Stimmt, Kinder, das ist die Lösung. Teske ist der beste Geldschrankknacker, den es gibt. Ja, wenn er gut ist, beteiligen wir ihn. Wartet auf mich. Ich hol ihn. Er wohnt in der Nachbarschaft. Gut, einverstanden. Nun hatte Tarzan genug gehört. Er schob sich unter dem Bett hervor und flüchtete lautlos aus dem Haus. Tarzan berichtete seinen Freunden, was er gehört hatte. Und noch während er erzählte, schwangen sich die vier Freunde auf ihre Fahrräder. Gabi und Karl mussten nach Haus, da es schon spät geworden war. Und Klößchen radelte zum Internat, um dort den Rückzug Tarzans ins Adlernest vorzubereiten. Tarzan aber fuhr ins Polizeipräsidium, wo es ihm nach einigen Mühen gelang, zu Kommissar Glockner zu kommen. Zu seiner Überraschung war dieser nicht allein. Der Polizeipräsident und Scheich Abu Yasir Kalun waren bei ihm. Der Scheich hatte 6 Leibwächter und einen Dolmetscher dabei. Hier ist der Junge, Herr Präsident. Salam alaikum. Hallo, Hezbach Rani. Guten Abend. Das ist Peter Carsten. Komm, Tarzan, setz dich. Ist es wirklich so wichtig, was du mir zu sagen hast? Ich glaube schon. Na, dann erzähl mal. Der Dolmetscher übersetzt alles dem Scheich. Wir 4 haben herausgefunden, was es mit dem Flugzeugabsturz auf sich hat. Der Pilot lebt. Er ist abgesprungen und hat die Maschine mit einer Zeitbombe zerstört. Er wollte den Schatz an sich bringen. Zurzeit sind er und 3 andere Männer dabei, den Tresor aufzubrechen. So, und nun berichte der Reihe nach, Tarzan. Wir möchten alles hören. Gerne, Glockner. Also, es begann mit dem Blitz, den ich in der Nacht beobachtet habe. Tarzan schilderte, was seitdem geschehen und wie die TKKG-Bande dem Piloten Harry Smith auf die Spur gekommen war. Kaum hatte er geendet, als der Polizeipräsident auch schon einige Streifenwagen in die Bricheisenstraße schickte und Harry Smith, Funke, Max Stuller, Olga und Teske verhaften ließ. Bald darauf lag der Tresor im Polizeipräsidium auf dem Tisch. Ja, da wäre also der Tresor. Scheich, hiermit übergebe ich Ihnen den Tresor. Er ist etwas verschrammt. Aber es ist den Verbrechern nicht gelungen, ihn zu öffnen. Ja, ana ashkur al-polis, ya hadrat al-wazir, al-khaznat al-qurush, khilal al-amaliyat al-haramiyya, shakla bigha für das Bemühen der Polizei, Herr Präsident. Der Tresor kann verschrottet werden, denn durch die Behandlung des Geldschrankknackers ist er unansehnlich geworden. Das kann man wohl sagen. Verschrottet? Ja, muss darur ma nahtaj naftah al-khazna, denn es ist nicht nötig, ihn zu öffnen, denn er enthält nur wertlosen Ballast. Er enthält nichts? Nur Ballast? Der Prinz vermutete schon lange, dass sein Pilot Harry Smith ein Verbrechen plante. Er wollte ihn auf die Probe stellen. Die Ereignisse zeigen, dass der Prinz sich nicht geirrt hat. Aha, so ist das also. Das hätten wir gern eher gewusst. Dann wäre unsere Aktion eine Nummer kleiner ausgefallen. Es tut mir leid. Der Prinz ist entzückt von der Tüchtigkeit der 4 Kinder. Er lässt sagen, dass er selbst 28 Kinder besitzt. Hauptsächlich Söhne, natürlich. 28 Kinder? Uiuiui. 8 Peter Carsten, Gabi Glockner, Willi Schaulich, Karl Einstein, ein Schick bei 10 Alf. Peter Carsten, Gabi Glockner, Willi Schaulich und Karl Einstein werden deshalb jeder einen Scheck über 10.000 Mark erhalten. Ich bin befugt, die Schecks sofort auszuschreiben und zu überreichen. 10.000? Boah, ich bedanke mich sehr herzlich, Herr Abu Yasir Kalun. Auch im Namen meiner Freunde. Der Prinz gibt die Belohnung gern. Nur achten Sie bitte auf die Namen, wenn Sie Schecks ausstellen. Mein Freund heißt nicht Schauerlich, sondern Sauerlich. Und der andere heißt Karl Vierstein, nicht Einstein. Obwohl, was sein Gedächtnis anbetrifft, da könnte er tatsächlich Einstein heißen. Du meinst Einstein, der Schöpfer der Relativitätstheorie? Relativitätstheorie, ja. Ein wenig, meine Herr, beherrsche ich Ihre Sprache. Aber nur ein wenig. Und der Mädchen muss auch leben. Das ist ja eine Überraschung. Das ist wirklich eine Überraschung. So ein Wüstenfuchs. Der Scheich spricht Deutsch. Ja. Selbstverständlich jubelten Klößchen, Karl und Gabi, als sie hörten, welch großzügige Belohnung der Scheich ausgesetzt hatte. Und da der Scheich buchstäblich Geld hatte wie Sand am Meer, scheuten sie sich auch nicht, es anzunehmen. Damit war dieser Fall abgeschlossen. Die TKKG-Bande setzte jedoch auch gleichzeitig dem Treiben des Wilderers Funke ein Ende. Und natürlich musste sich auch die Höllenmühle einen neuen Wirt suchen.